Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung... Vor zwei Wochen hatte ich es schon angekündigt, wir wollen uns mit der Kundgebung und dem Aktionstag für den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal genauer beschäftigen, die Ende April nicht nur in Berlin, sondern im Rahmen eines internationalen Aktionstages auf mehreren Kontinenten dieses Planeten abspielte. Wir haben einige Redebeiträge, wir haben auch Live-Musik, die dort anlässlich Mumias 70. Geburtstag, der an diesem Tag zu hören war auf dem Pariser Platz. Das wird heute der Schwerpunkt der Sendung oder eigentlich der Inhalt der Sendung, denn wir haben einiges an Material vorbereitet. Die Tonqualität ist wie so oft in letzter Zeit, wenn wir live unterwegs sind, nicht so doll. Das liegt daran, dass wir mit wirklich überhaupt keinem Budget arbeiten, um diesen freien Radiosender hier zu betreiben, beziehungsweise diese Sendung auf dem freien Radiosender zu betreiben. Und wir hoffen, dass sich das irgendwann mal ändert, dass wir zumindest mal vernünftige Mikrofone kriegen, aber... One can only hope. Free Mumia. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia. The prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Hinter Gittern seit 1981, aufgrund von drei Zeugen, die dich sammeln, macht sich. Ach, ich weiß, der Fall ist ungeklärt. Was ich weiß, Staaten töten uns in Grund verkehrt. Unversehrt bleibt wer in Zeiten von Krieg. Konsumier wahre Welt, lebende Leichen haben sie lieb. Dein Staat vergibt dir alles, es sei denn du stellst ihnen in Frage, schau, was sie mit Freiheit tun. 1985 Philadelphia, ein Hubschrauber, eine Bombe, ja, da fällt sie, ja. Die Polizei ist lange Hand der Stadt, kanzelt ab, ich hab ihre Angst so satt. Sie wie krank, sie macht nicht nur in der CI Green, tret auf Mien, sie wie sie am Tod verdient. Free Mumias, Diana Kiss, Black and Green, nur der Solidarität hat dieser Track zu dir. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Angst schafft Macht und Macht schafft Angst, das ist die grundlegende Aussage in Abu Jamals Lebenskampf. Wer daran glaubt, die Zeit des Hasses sei vorbei, der sieht die schöne, heile Welt mit einem Auge, aber nicht mit zwei. Ich studiere Geschichte mit weinenden Augen, sehe Vergangenes wiederkehren, nur in neuen Formen. Sind Uri Jalloh und Mumia die Letzten? Ich glaube nicht. Denke an Martin Luther King und an Malcolm X. Ich habe Zweifel und ich meine die Welt versteht seit Ewigkeiten, wie man unterdrückt unten hält. Mit Repression, falschen Informationen, die Köpfe der Gegenbewegung in Isolation. Das sind die Methoden, um nur wenige zu nennen. Wir sind gewohnt, sind erzogen und verbogen durch Institutionen. Dagegen nichts mehr zu sagen, um mit diesem Strom zu fließen. Ich kann euch nur sagen, meine Sprache lasse ich mir nicht verbieten. Die ganze Erde ist bedeckt von Krisenherden, wo Menschen wegen der Religion oder ihrem Äußeren sterben. Was soll nur werden, wenn sich alles seinen Weg bahnt? Kriege der Kulturen. Sage nicht, ich habe nicht gewarnt. Wir sind noch lange nicht an einem Punkt, wo alle gleiche Chancen auf das Leben haben. Aber wer weiß, die Stimmen der Unterdrückten dürfen nicht schweigen. Sie dürfen es nie, we must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Ein neues Gesicht mit Melanin. Leider wird dann mit der Junge weiter sein Fetandin. Die Gegner ziehen ihre Bahn vergebene Mühen. Die Frage stellt sich nicht, solange die Lebenden fühlen, dass hier etwas nicht stimmt, hinter schicken Fassaden. Oh, wie schön, dass es sie gibt, nahm wie Osama Bin Laden. Und ihre Krise wird nichts verändern. Aber doch, hey, G18 und 20 Länder. Ihr täuscht mich nicht, der Ganhoge fällt klar. Sie saßen fast 3 Jahrzehnte, es ist echt nicht wahr. Keine Tränen für Nazis, keine Tränen für Schleier. Doch mit Gewalt fällt's mir schwer, hier das Leben zu feiern. Das Kapital diskriminiert, wie eh die Schwachen. So viel Hass seh, was sie aus unserem Leben machen. Rassismus jeden Tag durch den Staat, sonst geht es nicht. Ihre reiche Insel überlebt sonst nicht, nein. Und du schreibst davon im Todestrakt. Bei uns wird die Message im Takt und Ton verpackt. Lichtblicke sind da sicher, strahlen sie morgen ganz hell. Befreien wir unsere und deine verborgene Welt. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. So, wir reden heute über den seit 1981 gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Aber wir reden auch über eine Menge Sachen, die er durch seine Arbeit als Journalist eigentlich inspiriert hat. Vieles davon war in Berlin zu hören. Und zwar am 24. April, das war der Tag von Mumias 70. Geburtstag, gab es zunächst eine Fahrraddemo durch das Stadtzentrum Berlins. Die ging in Neukölln los vor dem neuen Syndikat, dem Kneipenkollektivsyndikat, und führte dann zur US-Botschaft am Pariser Platz, wo ungefähr 80 Menschen eine Abschlusskundgebung machten. Es gab dort verschiedene Redebeiträge und auch Live-Musik, davon hören wir heute einige Sachen. Und ich selbst war Moderator dieser Kundgebung, dieser Abschlusskundgebung. Ich war vorher mit dem Fahrrad unterwegs auf der Fahrraddemo und habe deswegen natürlich auch einiges erzählt. Und das hört ihr jetzt im Folgenden zusammen mit anderen. Ich wünsche einen interessanten Radionachmittag. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Großen Applaus an Rhythms of Resistance. Super, dass ihr heute für Mumia hier spielt. Einige von euch haben es schon auf der Fahrraddemo gehört. Wir sind heute nicht alleine für Mumia auf der Straße. Jetzt zeitgleich stehen in Bern, in der Schweiz Menschen vor der US-Botschaft, in Paris am Place de la République und in wenigen Stunden mit der Zeitverschiebung werden auch Menschen in Philadelphia eine große Demo beginnen, hoffentlich. Leute aus Boston und New York haben Busse organisiert, um nach Philadelphia zu fahren. In Detroit gibt es heute ebenfalls eine Fahrraddemo für Mumia Abu-Jamal und auch eine Demo in Houston in Texas. Bereits gestern gab es eine Demo, oder die ging die ganze Nacht bis heute in Französisch-Guyana in Südamerika. Die sind die ganze Nacht gelaufen. Abolitionisten für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal und ebenfalls gestern waren San Diego und Kalifornien ein Protest von Mumia. Am vergangenen Wochenende in Mexico City vor der US-Botschaft und auch in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main, dort vor dem Generalkonsulat der USA. Nächste Woche folgt dann noch ein Protest in London, in Hackney, in Dalston vor der C.L.R. James Bücherei. Wir sind also hier heute ein kleiner, aber doch bedeutender Teil, wie ich finde, dieses internationalen Aktionstags. Free Mumia, free them all! Brick by brick, wall by wall, free Mumia, free them all! Brick by brick! Ich hätte einmal so schick, dass ihr es mitkriegt.

Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg und in Berlin auf der 88,4 UKW, in Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Wer gerade bei dem Song vorher von Rotes Haus zugehört hat, wird vielleicht verwundert aufgemerkt haben, dass sie sagt, Mumia sei 18 Jahre im Knast. Daran könnt ihr sehen, wie lange diese Kampagne schon geht. Es ist wahrscheinlich die längste anhaltende Freiheitskampagne für einen politischen Gefangenen, die es überhaupt auf der Welt bisher gegeben hat. Heute aktuell, hier 2024 im Juni, sitzt Mumia bereits 42,5 Jahre im Knast. Dieser Song von Rotes Haus ist also schon etwas älter. Machen wir weiter mit der Berichterstattung vom Free Mumia Aktionstag hier vom Berliner Teil auf dem Pariser Platz. Schon an Radioaktiv Berlin, die Nemek dessen ist dir. Gefängnisse sind der Ort, an dem die Reichen ihren brutalsten Krieg gegen die Armen führen. Und in den nächsten beiden Redebeiträgen werden wir über extreme Gewalt reden. Und das ist auch nur ehrlich und nicht zu vermeiden, wenn wir über dieses Thema reden. Ich will nur sagen, im nächsten Beitrag, das sind ganz aktuelle Geschichten, handelt es sich um sexualisierte Gewalt in US-Frauengefängnissen, die sich gerade massiv abspielen. Und da wird auch ein Kollege was zu sagen. Rape Club, Vergewaltigungsclub. So nannten inhaftierte Frauen sowie vergewaltigende Wärter und der aktiv am sexuellen Missbrauch beteiligte Gefängnisdirektor 2021 das Frauengefängnis des Bundes in Dublin bei Auckland in Kalifornien, USA. Seit 2021 ist das Frauengefängnis Gegenstand von Ermittlungen und Gerichtsprozessen zur systematischen Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs der inhaftierten Frauen durch das Gefängnispersonal. Der damalige Gefängnisdirektor und 7 Angestellte wurden bisher rechtskräftig verurteilt. Ein Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Anfang März durchsuchte das FBI erneut das Frauengefängnis, nachdem eine inhaftierte Frau unmittelbar nach Rückkehr von einer gerichtlichen Zeugenaussage zu den Missbrauchsstrukturen in Strafhaft genommen und entgegen ausdrücklicher Anweisung der Richterin in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Die Wärter hatten somit klargestellt, dass sie sich nicht einer Richterin unterordnen wollen. Der jetzt von der Bundesgefängnisbehörde US Bureau of Prisons, kurz BOP, verkündete mindestens zeitweise Schließung des Frauengefängnisses in Auckland und Weiterbeschäftigung aller bisher nicht verurteilten Wärter in anderen Gefängnissen gibt diesen Wärtern Recht. Die Gefängnisbehörde wolle so die Untersuchung abbrechen und die Täter vor weiteren Strafverfolgungen schützen, sagen Beobachter. Die Schließungsankündigung erfolgte kurz, nachdem die zuständige Bundesbezirksrichterin gegen starken Widerstand der Gefängnisbehörde BOP Anfang April einen Sonderverwalter für das Frauengefängnis ernannte. Sich von einem externen Aufseher in die Karten sehen lassen, wollte sich die Gefängnisbehörde wohl wirklich nicht. 2022 berichtete selbst der US-Senat von sexuellem Missbrauch weiblicher Gefangene durch Aufseher in mindestens 2/3 der Gefängnisse der Bundesbehörde BOP. Einige Frauen über Monate und Jahre. Diese Gewalt ist systematisch. Im Rahmen der Massenhaftierung von weit über 2 Millionen Menschen in den USA sind Beschwerdemöglichkeiten der Inhaftierten durch neue Gesetze extrem eingeschränkt worden. Überwachungsstrukturen wurden wegrationalisiert. Die Schwächsten der über 2 Millionen Gefangenen, Frauen und Männer, sind nun der gewalttätigen Willkür der allmächtigen Wärter hilflos ausgeliefert. Was erwartet nun die Frauen im Frauengefängnis von Dublin? Nach Einsetzung des Sonderverwalters keimte Hoffnung auf. Nach dem Beschluss, die Anstalt zu schließen, wird nun wohl alles noch schlimmer. Da es im Westen der USA kein weiteres Bundesfrauengefängnis gibt, werden die Frauen nun in Gefängnissen fernab von ihren Kindern und Angehörigen verlegt. Dort werden einige ihren alten Vergewaltigern wieder begegnen. Viele der oft migrantischen Frauen werden dann nach ihrer Haft umgehend abgeschoben werden, wie dies bereits mit etlichen der so mutigen Anklägerinnen und Zeugen der bisherigen Prozesse geschehen ist. Unterstützt den Kampf der mutigen Frauen innerhalb des US-Unrechtsgefängnissystems. Free them all! Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, spielen zu können. Es ist mir eine Ehre. Ich war ja schon vor ganz langer Zeit auf Demos zu ungefähr demselben Anlass. Ich muss allerdings zugeben, ich habe nicht wirklich Songs zum Thema, aber ich Songs, die das Thema streifen. Und mein erster Song ist La Vie c'est cool, das Leben zieht vorbei. Der ist fast nur wenig älter als Mumia im Knast sitzt. Und es ist auf Französisch, was ich nicht kann, aber er ist sehr schön. Für jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Also, wir stehen ja hier vor der diplomatischen Vertretung der USA und ich würde vorschlagen, wir lassen sie alle mal gemeinsam hören, warum wir hier sind. Brick by brick, wall by wall, free Mumia, free them all. Brick by brick, wall by wall, free Mumia, free them all. Keine Demo für Mumia Abu Jamal würde ohne den nächsten Redebeitrag auskommen. Das ist ihm selber bis heute sehr wichtig, war er doch selber über 30 Jahre lang im Todestrakt der Vereinigten Staaten. Und er hat immer wieder uns aufgefordert, darüber nachzudenken, in der sogenannten Freiheit, vor wem die Todesstrafe die Gesellschaft eigentlich schützt. oder wer dadurch geschützt wird. Ich möchte kurz was dazu sagen. Albert Camus verfasste bereits 1955 den Essay Die Guillotine, Betrachtungen zur Todesstrafe. Er setzt sich in dem Essay mit dem Argument auseinander, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung. Er erhebt starken Zweifel an deren Abschreckungswirkung. Drei wesentliche Gegenargumente führt er hierbei an. Ich zitiere. Glaube die Gesellschaft selbst nicht an den Abschreckungseffekt? Gibt es keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zum Morden gefasst haben, sich durch die drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen? Und drittens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ermögliche die Vollstreckung der Todesstrafe die Befriedigung widerlicher Gelüste. Soweit Albert Camus. Die Todesstrafe ist keine Antwort auf Mord und brutale Gewalt. Wo sich der Staat zum Richter über Leben und Tod aufschwingt, nimmt nicht Gerechtigkeit ihren Lauf, sondern Rache und Vergeltung. Und in vielen Fällen steht hinter den Urteilen oft völlig andere Motive, zum Beispiel politisch repressive, wie bei Mumia, oder rassistische und klassistische Gründe zur Sicherung von Herrschaft. Das vielbemühte autoritäre Argument, Angehörige von Mordopfern könnten so zu einem Abschluss ihrer Trauer kommen, ist so viele Dutzende von, Hunderte von Malen widerlegt worden. In den vergangenen Jahren haben wir gerade in den USA gesehen, dass viele Angehörige sich gegen Hinrichtung aussprechen und sich an die Seite der Gefangenen gestellt haben. Oft lautete ihr Ruf an den Staat, not in my name, nicht in meinem Namen. Die Todesstrafe ist in jedem Land, in dem sie angewandt wird, nichts anderes als ein Terrorinstrument gegen die eigene Bevölkerung. In den USA dient sie vor allem dazu, die aus der Sklaverei entstandene Vormachtstellung der weißen Bevölkerung zu sichern. Angeklagte mit geringem oder gar keinem Einkommen und Herkunft aus gesellschaftlichen Minderheiten sind völlig chancenlos. Zwei Drittel aller Todestraktgefangenen in den USA sind People of Color, obwohl sie insgesamt gerade einmal 20% der Bevölkerung ausmachen. Mumia Abu-Jamal fordert uns auf, uns Gedanken über den Zusammenhang von Freiheit und Unfreiheit zu machen, über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Mumia hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Gesellschaft von dem System staatlicher Gewalt, das sich auf Einkerkerung und Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Herrschaft stützt, nicht unberührt bleiben. Der momentane autoritäre Sog fördert dabei die von Camus zitierten niederen Gelüste, von denen er bereits 1955 sprach. So entschied vor kurzem im Jahr 2022 das oberste Gericht des US-Bundesstaates Arizona, dass es ab jetzt legal sei, und das ist auch schon ein paar Mal passiert, Gefangene mit Zyklon B in einer Gaskammer hinzurichten. Ihr habt richtig gehört. Seit Mai 2022 werden in Arizona Gefangene so hingerichtet und es gibt noch zwei weitere Bundesstaaten, die dem Beispiel jetzt folgen wollen mit ihrer Gesetzgebung. So kommt zu der Folter des Giftspritzencocktails, des elektrischen Stuhls und der Erschießungskommandos erneut eine Methode ins Spiel, mit der Nazi-Deutschland Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti, Roma und Gegnerinnen in Konzentrationslagern ermordet hat. Wir haben diesen weltweiten Aufschrei darüber im Sommer 2022 stark vermisst, und wir vermissen ihn bis heute. Wir wissen, dass die Verbrechen des Kolonialismus überall auf der Welt lange Schatten werfen und die dort verübten Brutalitäten durch Erniedrigung und Massenmord die Wege für die Verteilung des Reichtums von unten nach oben geebnet haben und dass dieser Zustand bis heute anhält. Der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener ist immer auch ein Kampf gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung und Krieg, gegen all die Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Es ist der Kampf für Glück und Freiheit für alle. Das gilt in den USA genauso wie in China, im Iran, in Ägypten, in Saudi-Arabien oder Japan, um nur einige der hängeren Staaten zu benennen. Wir rufen euch daher auf, Gefangene in Todestrakten direkt zu unterstützen. Lasst uns zum Beispiel die anstehenden oder noch drohenden Hinrichtungen von Rodney Reed in Texas oder Keith Lamar in Ohio verhindern. Keith Lamars Hinrichtung hätte eigentlich letztes Jahr sein sollen, aber sie wurde wegen Lieferschwierigkeiten der Hinrichtungspharmaka auf 2024 verschoben. Das klingt vielleicht albern, aber es gibt wirklich eine massive Bewegung, an der sich sogar inzwischen Pharmakonzerne beteiligen, keine Chemikalien mehr für die Giftspritzencocktails an Gefängnisbehörden zu liefern. Rodney Reed in Texas ist noch immer bedroht von der Hinrichtung. Das geht jetzt schon seit 10 Jahren so. Bei ihm sieht sogar alles danach aus, als ob die Polizei ihm damals wissentlich beschuldigte, um damit einen ihrer Kollegen zu schützen, der mit großer Wahrscheinlichkeit einen Mord begangen hat, den sie Rodney Reed, einem armen afroamerikanischen Mann, in die Schuhe geschoben haben. Beide Exekutionen sind bereits mehrfach verhindert worden und können mit entsprechendem Druck auch endgültig verhindert werden. Achtet auf Ankündigungen oder tretet mit uns Kontakt, wenn ihr dazu beitragen wollt, wenn ihr dabei mitmachen wollt. Denn wir denken, Sklaverei und Lynchjustiz muss endgültig abgeschafft werden. Weg mit der Todesstrafe, überall. Freedom all. Tim Evans was a prisoner down in his prison cell, and those who heard about his crimes, they damned his soul to hell. They said, go down, you murderer, go down, for the killing of his own dear wife and the murder of his child. The jury found him guilty. Hanging judge, he smiled, he said, go down, you murderer, go down. Evans pleaded innocent and swore by him on high that he never killed his own dear wife or caused his child to die. Go down, you murderer, go down. To C-block, to his final flowery dell. A day and night, two screws were there, and they never left his cell. They said, go down, you murderer, go down. Well, they came for him at 8 o'clock, the chaplain read a prayer, and then they took him to the place where the hangman did prepare. He said, go down, you murderer, go down. Evans walked the prison yard, the screws they walled behind. He could see the sky above him, but he knew no peace of mind. Go down, you murderer, go down. Neck and a washer behind his ear, and the prison bell was tolling, but Tim Evans didn't hear. Go down, you murderers, go down. And a thousand lags were screaming, they were banging on the doors. Tim Evans never heard them, he was deaf forevermore. Go down, you murderers, go down. Sent Tim Evans to the drop for a crime he didn't do, 'cause Christie was the murderer, and the judge and the jury too. Go down, you murderers, go down. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir berichten von dem Aktionstag für die Freiheit des Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, auch nach 42,5 Jahren Haft. Geben die Leute nicht auf, seine Freiheit zu fordern. Er hatte vor kurzem den 70. Geburtstag, das war Ende April, am 24. April.

ist eine, die sich nur mit konsequenter Unterstützung der einzelnen Gefangenenkämpfe entscheidet. Stellt Öffentlichkeit her. Stellt euch gegen die gewinnorientierte Privatisierung des Strafvollzugs. Unterstützt Mumia Abu-Jamal und andere kämpfende Gefangene in den USA in ihrem Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit und Gesundheit. Free Mumia, Freedom All. Abu-Jamal hat den sozialen Krieg der Reichen gegen die Armen nicht nur innerhalb der Knäste beschrieben, sondern er kommentiert ihn auch immer nach außen. Er lebt in einem Land, das permanent oder fast permanent irgendwo auf diesem Planeten im Kriegszustand ist oder sich an Krieg und Besatzung beteiligt. Wir haben hier eine herrschende Klasse, die sich inzwischen auch anmaßt, bei sowas mitspielen zu wollen. Und es ist ganz im Sinne von Mumia Abu-Jamal, das wissen wir, wenn wir darüber natürlich auch hier auf so einer Demo für ihn reden. Hallo, ich verlese jetzt einen Redebeitrag von der Gruppe Revolutionäre Perspektive Berlin. Heute wird Mumia Abu-Jamal 70 Jahre alt. Er ist eine sehr wichtige Stimme gegen den Krieg und den militärisch-industriellen Komplex. Mumia stellt sich sowohl gegen den Ukraine-Krieg als auch gegen den Krieg Israels gegen Gaza. Der Krieg gegen die Bevölkerung in Gaza dauert bereits über ein halbes Jahr an. 35.000 Menschen wurden getötet, davon 15.000 Kinder. Die humanitäre Lage ist durch die weitflächige Zerstörung und die Blockade so katastrophal, dass die gesamte Bevölkerung unterernährt ist. Der Krieg Israels wird von den westlichen Staaten, allen voran den USA und Deutschland, massiv finanziell, militärisch und politisch unterstützt. Deutschland hat seine Rüstungsexporte nach Israel verzehnfacht. Wir stellen uns gegen die deutschen Waffenlieferungen an Israel für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand. Insgesamt haben sich die deutschen Rüstungsexporte gesteigert und im letzten Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Es wurden im Jahr 2023 Kriegsgerät im Wert von 12,2 Milliarden Euro exportiert. Davon profitieren die deutschen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, deren Umsätze in die Höhe schießen. Der deutsche Militärhaushalt stieg von 2014 bis 2022 bereits um 40% an. Die Militärausgaben sollen aber noch weiter erhöht werden. In diesem Jahr entspricht der Militärhaushalt der Höhe von 2% des Bruttoinlandproduktes. Das deutsche Kapital will seinen Einfluss in der Welt zunehmend mit Waffengewalt verteidigen. Die Interessen der deutschen Kapitalistinnen sind vielfältig. Von Rohstoffen in anderen Ländern, Handelsrouten, Militärstützpunkten bis zur Abschottung gegen Geflüchtete. Alles dient dazu, eine eigene deutsche Machtstellung in der Welt aufzubauen. Die massiven Rüstungsausgaben haben Kürzungen der Ausgaben für Soziales und Bildung zur Folge. Gleichzeitig wird auch die Militarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. Hochschulen in Bayern sollen zur Kooperation mit der Bundeswehr verpflichtet werden. Von Politikerinnen und in den Medien wird eine Kriegsstimmung geschürt. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Wir wollen nicht für Krieg und Krise der Regierenden bezahlen und stellen uns der Aufrüstung und den Kriegstreiberinnen entgegen. Krieg und Aufrüstung sind Folgen des Kapitalismus, ein System, das auf Konkurrenz und Profitmaximierung beruht. Nur mit der Überwindung des Kapitalismus kann es eine friedliche Welt geben. Mumia hat einmal gesagt, wer keinen Krieg will, muss den Kapitalismus abschaffen. Kämpfen wir weiter zusammen gegen Rassismus, Ausbeutung und Krieg. Kommt am 1. Mai um 10 Uhr zum U-Bahnhof Weberwiese zum klassenkämpferischen Block bei der DGB-Demo und ab 16.30 Uhr zum Südstern zur revolutionären 1. Mai-Demonstration. Die Demonstration startet um 18 Uhr. Free Mumia, freedom all! Waffenindustrie und gedenken der vielen Toten in Gaza und kämpfen wir für Glück und Freiheit für alle Menschen. Das heißt, dass wir aber auch den ermordeten Kibbutzim zum Beispiel, den ermordeten linken Kibbutzim bedenken müssen, was dazugehört. Und das gehört, glaube ich, alles zusammen. Und das ist sehr wichtig, mir jedenfalls, das zu sagen. Und nun ein Lied für Glück und Freiheit. Feindliche Stürme durchdrosen die Lüfte, drohende Wolken verdunkeln das Licht. Mag uns auch Tod und Gefängnis erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. die Fahnen des Siegers der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Greift zu den Waffen. Wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Gewerkschaftsföderation. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Gewerkschaftsföderation. Wunderbare Live-Musik von Paul Geigerzähler zu hören gewesen am 24. April 2024 auf dem Pariser Platz anlässlich des 70. Geburtstags des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal in den USA. Die Kundgebung fand deswegen auch, es war die Abschlusskundgebung einer Fahrraddemo, vor der US-Botschaft statt, die da am Pariser Platz gleich neben dem Brandenburger Tor angesiedelt ist. Und ja, soweit die Live-Eindrücke. Ich denke, warum die Menschen auf der Straße waren, ist deutlich geworden. Wir unterstützen Mumia Abu-Jamal sehr, sehr lange schon hier in Berlin. Auch in dieser Radiosendung ist er seit, ich kann es jetzt gar nicht mehr richtig abschätzen, aber mindestens 15 Jahren, wahrscheinlich länger, regelmäßiger Bestandteil. Ja, wer diese Sendung nochmal hören möchte, der kann das in wenigen Stunden tun, denn wir werden sie online stellen, den Mitschnitt, und dann auf unserem Blog radioaktivberlin.nostate.net verlinken. Also da könnt ihr einfach raufschauen, radioaktivberlin.nostate.net, und dann findet ihr das, dann könnt ihr es nochmal hören oder auch Freundinnen, Freunden und Bekannten weiterleiten oder in den sozialen Medien eures Vertrauens teilen. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Radiosendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal selbst, und zwar mit einem Jingle, den er in den 1990er Jahren im Todestrakt des Bundesstaates Pennsylvania aufgenommen hat. Diesen Jingle werden wir hier so lange spielen, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen kann und einen neuen aufnehmen kann. Bis dahin hören wir den. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.